NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 27. von 32 Abschnitten. Karl Philipp Moritz schrieb den vierten und letzten Teil seines autobiografischen Romans in einer Zeit, als die glücklichsten Jahre seines kurzen Lebens gerade hinter ihm lagen, nämlich der zweijährige Aufenthalt in Rom, der ihn auch mit Goethe freundschaftlich zusammenbrachte. Der regelmäßige Kontakt ist durch die italienische Reise bezeugt, wo es gleich nach Moritz Ankunft am 1. Dezember 1786 heißt: Moritz ist hier, der uns durch Anton Reiser und die Wanderungen nach England merkwürdig geworden. Goethe hat sich Moritzens freundschaftlich angenommen und zugleich bemerkt, wie in dessen Gemüt sich die fatalsten Leiden und die edelsten Genüsse durchkreuzten. Und als Goethe weiter in den Süden nach Neapel und Sizilien reiste, notierte er: »Ich lasse bei meiner Abreise Moritzen ungern allein. Er ist auf gutem Wege. Doch wie er für sich geht, so sucht er sich gleich beliebte Schlupfwinkel. Er ist ein sonderbar guter Mensch. Er wäre viel weiter, wenn er von Zeit zu Zeit Personen gefunden hätte, fähig und liebevoll genug, ihn über seinen Zustand aufzuklären.« 1788 verließ Moritz Rom und war in Weimar 2 Monate Gast in Goethes Haus. Jetzt ging er daran, den Anton Reiser zu vollenden. In der Lebensgeschichte seines Romanhelden und Alter Ego sind wir im Jahr 1776 angekommen. Anton hat Hannover verlassen und geht ohne gültigen Pass Richtung Weimar, wo er sich der Schauspielergesellschaft des großen Konrad Eckhoff anschließen will. Der Weg führt ihn über Seesen und Duderstadt nach Mühlhausen, wo er sogleich durch das Stadttor in Richtung Erfurt weitergeht. Der Zustand seiner Schuhe ist mittlerweile beklagenswert. Hören Sie wieder Peter Lieck. Es ist merkwürdig, wie die verächtlichsten wirklichen Dinge auf die Weise in die glänzendsten Gebäude der Fantasie eingreifen und sie zerstören können. Und wie auf eben diesen verächtlichen Dingen eines Menschen Schicksal beruhen kann. Reisers Glück, das er in der Welt machen wollte, hing jetzt im eigentlichen Sinne von seinen Schuhen ab. Denn von seinen übrigen Kleidungsstücken durfte er nichts veräußern, wenn er mit Anstande erscheinen wollte. Und doch machten zerrissene Schuhe, die er durch neue nicht ersetzen konnte, seinen ganzen übrigen Anzug unscheinbar und verächtlich. Dies versetzte ihn, indem er auf dem Wege nach Langensalza begriffen war, in traurige und schwermütige Gedanken, bis ein Bauer und ein Handwerksbursch, die eben desselben Weges gingen, sich zu ihm gesellten und ihn mit Gesprächen unterhielten. Der Handwerksbursch erzählte von seinen Reisen in Kursachsen, und der Bauer hatte eine Klagesache, die er selbst in Dresden bei dem Kurfürsten anbringen wollte. Es war kurz nach Mittag und eine drückende Hitze. Dem Handwerksburschen drückten seine Stiefeln, Reiser sah mit jedem Tritte seine Schuhe sich verschlimmern und der Bauer klagte über entsetzlichen Durst, als sie auf dem Felde einige Arbeitsleute antrafen, die einen Eimer Wasser neben sich stehen hatten und den 3 ermüdeten Wanderern zu trinken gaben. Eine solche Szene, wo unbekannte, voneinander entfernte Menschen auf einmal sich nahe zusammenfinden, gemeinschaftliches Bedürfnis und gemeinschaftlichen Trost und Zuspruch aneinander haben, als ob sie nie unbekannt und entfernt voneinander gewesen wären, so etwas hielt Reisern für alles Unangenehme auf seinen Wanderungen wieder schadlos. Und er konnte sich mit innigem Vergnügen daran zurückerinnern. Seine Gefährten verließen ihn vor der Stadt Langensalza, in der er sich nicht aufhielt, sondern noch den nächsten Ort zu erreichen suchte, wo er übernachten wollte. Er kam spät in dem Gasthof an, wo er nun die letzte Nacht vor seiner Ankunft in Erfurt zubrachte. Als er am anderen Morgen erwachte, so war sein erster Gedanke an einen Schuster. Und wie groß war nun seine Freude, als er an diesem Orte einen fand, der um wenige Groschen, während dass er darauf wartete, seine Schuh wieder in dauerhaften Stand setzte und er dadurch auf einmal aus der größten Verlegenheit befreit war. Nun ging er also rasch auf Erfurt zu. So wie er gekleidet war, durfte er nun vor jedermann erscheinen und so hatte er wieder Mut und Zutrauen zu sich selber. In dem letzten Dorfe vor Erfurt ließ er sich einen Trunk Bier geben. In dem Gasthofe war es sehr lebhaft. Man bemerkte schon die Nähe der Stadt, aus welcher sich viele Einwohner hier befanden, unter denen auch ein Gelehrter war, mit dem die anderen von seinen Werken sprachen. Von diesem Dorfe aus bekam den Reiser endlich die Stadt Erfurt zu Gesichte, mit dem alten Dom, den vielen Türmen, den hohen Wällen und dem Petersberge. Das war nun die Vaterstadt seines Freundes Philipp Reisers, wovon ihm dieser so viel erzählt hatte. Auf dem Wege nach der Stadt zu waren Kirschbäume gepflanzt. Die Hitze der Mittagssonne hatte sich schon gelegt, die Leute gingen vor dem Tore spazieren, und als Reiser auf diesem Wege an Hannover zurückdachte, so war es ihm auch gerade, als habe er von dort bis hierher einen leichten Spaziergang gemacht. So klein deuchte ihm nun der Zwischenraum, den er zurückgelegt hatte. Eine so große Stadt wie diese hatte er nun noch nicht gesehen. Der Anblick war ihm neu und ungewohnt. Er kam durch die breite und schöne Straße, welche der Anger heißt, und konnte sich nicht enthalten, noch ein wenig in der Stadt umherzugehen, ehe er seinen Stab weitersetzte. Denn er wollte noch bis zum nächsten Dorfe gehen, das auf dem Wege nach Weimar liegt. Bei diesen Wanderungen durch die Straßen von Erfurt kam er in eine der Vorstädte und kehrte, weil es noch nicht spät war, in einem Gasthofe ein. Hier saß der Wirt, ein dicker Mann, am Fenster, und Reiser fragte ihn, ob die Eckhoffsche Schauspielergesellschaft noch in Weimar wäre. Nichts, antwortete er, sie ist in Gotha. Reiser fragte weiter, ob Wieland noch in Erfurt wäre. Nichts, antwortete jener wieder, er ist in Weimar. Das Nichts sprach er jedes Mal mit einer Art von Unwillen aus, als ob es ihn verdrösse, Nein zu sagen. Und dies harte Nichts in der Antwort des dicken Wirtes verrückte auf einmal Reisers ganzen Plan. Nach Weimar war eigentlich sein Sinn gerichtet. Da, glaubte er, würden sich unerwartete Kombinationen finden. Er würde da den angebeteten Verfasser von Werthers Leiden sehen, und nun klang auf einmal Gotha statt Weimar in seinen Ohren. Er ließ sich aber auch dies nicht irren, sondern stand eilig auf, um sich noch denselben Abend auf den Weg nach Gotha zu begeben und um von seiner strengen Regel nicht abzuweichen, im nächsten Dorfe zu übernachten. Ehe die Sonne unterging, hatte er Erfurt schon wieder im Rücken, und ehe es ganz Nacht wurde, erreichte er noch das erste Dorf auf dem Wege nach Gotha. Der Dom und die alten Türme von Erfurt machten nun ein neues Bild in seiner Seele, das er mit sich heraustrug und das ihn zur Wiederkehr in diesen Ort einzuladen schien. In dem Dorfe aber, wo er einkehrte, hatte er noch zu guter Letzt auf seiner Streu sehr unruhige Nachbarn. Dies waren nämlich Fuhrleute, die von Zeit zu Zeit aufstanden und sich in einem sehr groben Dialekt miteinander unterhielten, worin besonders ein Wort vorkam, das höchst widrig in Reisers Ohren tönte und immer mit einer Menge von hässlichen Nebenideen für ihn begleitet war. Die Bauern sagten nämlich immer, er quam, anstatt er kam. Dieses Quam schien Reisern ihr ganzes Wesen auszudrücken. Und alle ihre Grobheit war in diesem Quam, das sie immer mit vollen Backen aussprachen, gleichsam zusammengedrängt. Kaum dass Reiser ein wenig eingeschlummert war, so weckte ihn dies verhasste Wort wieder auf, so dass diese Nacht eine der traurigsten war, die er je auf einer Streu zugebracht hatte. Als der Tag anbrach, sah er die schwammichten, aufgedunsenen Gesichter seiner Schlafkameraden, welche vollkommen mit dem Quam übereinstimmten, das ihm noch in den Ohren gellte, als er den Gasthof schon verlassen hatte. Und nun am frühen Morgen mit starken Schritten auf Gotha zuwanderte. Weil er die Nacht wenig geschlafen hatte, waren seine Gedanken auf dem Wege nach Gotha eben nicht sehr heiter. Wozu noch kam, dass mit jedem Schritte seine Aussicht nun enger wurde und seine Fantasie weniger Spielraum hatte. Es war an einem Sonntage. Und ein Schuster, der die Woche aufs Land gegangen war, um Schulden einzufordern, kehrte mit ihm nach Gotha und sagte ihm unter anderem, dass es dort sehr teuer zu leben sei. Diese Nachricht war für Reisern sehr bedenklich, der nun ungefähr noch einen Gulden im Vermögen hatte und dessen Schicksal in Gotha sich also sehr bald entscheiden musste. Das Gespräch mit dem Schuster, der ihm als ein Einwohner von Gotha seine Not klagte, war für ihn gar nicht unterhaltend und stimmte seine Ideen sehr herab. Da er nun das wirkliche Leben in so einer Stadt sich dachte, wo noch kein Mensch ihn kannte und wo es noch sehr zweifelhaft war, ob irgendjemand an seinem Schicksal teilnehmen und auf seine Wünsche merken würde. Diese unangenehmen Reflexionen machten, dass ihm der Weg noch beschwerlicher und er mit jedem Schritt müder wurde, bis sich die beiden kleinen Türmchen von Gotha zeigten, wovon ihm der Schuster sagte, dass der eine auf der Kirche und der andere auf dem Komödienhause stände. Dieser angenehme Kontrast und lebhafte sinnliche Eindruck machte, dass sein Gemüt sich allmählich wieder erheiterte und er durch verdoppelte Schritte seinen Gefährten wieder in Atem setzte. Denn das Türmchen bezeichnete ihm nun deutlich den Fleck, wo der unmittelbare laute Beifall eingeerntet und die Wünsche des ruhmbegierigen Jünglings gekrönt würden. Dieser Platz behauptete dort seine Rechte neben dem geweihten Tempel und war selbst ein Tempel, der Kunst und den Musen geweiht, in welchem das Talent sich entwickeln und alle und jede Empfindungen des Herzens aus ihren geheimsten Falten vor einem lauschenden Publikum sich enthüllen konnten. Da war nun der Ort, wo die erhabene Träne des Mitleids bei dem Fall des Edlen geweint und lauter Beifall dem Genius zugejauchzt wurde, der mit Macht die Seelen zu täuschen, die Herzen zu schmelzen wusste. Mitleid den Toten und Ehre den Lebenden war hier die schöne Lösung. Und Reiser lebte und webte schon in diesem Elemente, wo alles das, was die Vorwelt empfand, noch einmal nachempfunden und alle Szenen des Lebens in einem kleinen Raume wieder durchlebt wurden. Kurz, es war nichts weniger als das ganze Menschenleben mit allen seinen Abwechslungen und mannigfaltigen Schicksalen, das bei dem Anblick des Türmchens vom gothaischen Komödienhause sich in Reisers Seele wie im Bilde darstellte und worin sich die Klagen des Schusters, der ihn begleitete, und seine eigenen Sorgen wie in einem Meere verloren. Mit seinem einzigen Gulden in der Tasche fühlte sich Reiser beglückt wie ein König, solange dieser Reichtum von Bildern ihm vorschwebte, die die Spitze des Türmchens in Gotha umgaukelten und Reisern einen schönen Traum in die Zukunft aufs Neue vorspiegelten. Da sie nicht mehr weit von der Stadt waren, ließ Reiser seinen Gefährten vorangehen und setzte sich gemächlich unter einen Baum, um so gut wie nur irgend möglich seine Kleidung in Ordnung zu bringen und auf eine stattliche Weise in Gotha seinen Einzug zu halten. Dies gelang ihm so gut, dass einige Handwerksleute, die eben vor dem Tore vor Gotha spazieren gingen, wie vor einem vornehmen Manne den Hut vor ihm abzogen, welches Reiser nicht wenig in Verwunderung setzte, der auf seiner ganzen Reise mit den Fuhrleuten auf der Streu geschlafen und eine gar nicht glänzende Figur gespielt hatte. Er kam nun durch das alte Tor von Gotha in eine etwas dunkle Straße, die er hinaufging und bald zur rechten Seite den Gasthof zum Goldenen Kreuze ansichtig wurde, wo er denn einkehrte, weil dieser Gasthof ihm keiner der glänzendsten zu sein schien. Als er eben hereintrat, fand er gleich vorn in der Gaststube einen Schwarm von Handwerksburschen, die schrien und lärmten. Und er wollte schon wieder umkehren, als der alte Wirt zu ihm kam, der ihn freundlich anredete und fragte, ob er etwa hier logieren wolle. Reiser erwiderte, dies sei wohl eine Herberge für Handwerksburschen. Das täte nicht, sagte der Wirt. Er solle mit seinem Logis schon zufrieden sein. Und hierauf nötigte er Reisern in seine eigene wohl eingerichtete Stube, wo ein alter Hauptmann, ein Hoflakai, und noch einige andere wohlgekleidete Leute waren, in deren Gesellschaft Reiser von dem Wirt introduziert und auf das Höflichste behandelt wurde. Denn man tat keine einzige unbescheidene oder neugierige Frage an ihn und bewies ihm doch dabei eine schmeichelnde Aufmerksamkeit. In diesem Zimmer stand ein Flügel, auf welchem ein junger Mann namens Liebetraut sich hören ließ. Dieser Liebetraut war auch erst vor kurzem zufälligerweise in eben diesen Gasthof eingekehrt und mit den alten Wirtsleuten bekannt geworden, auf deren Zureden, weil sie sich gerne in Ruhe setzen wollten, er den Gasthof in Pacht übernommen hatte, so dass er also eigentlich der Wirt war, obgleich die Alten ihm noch immer Anweisung geben und sich mit um die Wirtschaft bekümmern mussten. Dieser junge Liebetraut ließ sich sehr bald mit Reisern in ein Gespräch über schöne Wissenschaften und Dichtkunst ein und zeigte sich als ein Mann von feinem Geschmack und Bildung, und was das Sonderbarste war, so schien er nicht undeutlich darauf anzuspielen, dass Reiser wohl hierher gekommen sei, um sich dem Theater zu widmen. Dieser ließ sich für jetzt nicht weiter aus und ihm wurde nun auch eine Stube angewiesen, wo er allein sein konnte. Hier sammelten sich nun seine Gedanken wieder. Und er machte sich nun einen Plan, wie er am anderen Tage seinen Besuch bei dem Schauspieler Eckhoff machen und dem sein Anliegen vortragen wollte. Während er auf seiner Stube allein mit diesen Gedanken beschäftigt war und am Fenster stand, kamen die Chorschüler vor das Haus und sangen eine Motette, die Reiser während seiner Schuljahre in Wind und Regen oft mitgesungen hatte. Dies erinnerte ihn an jenen ganzen trüben Zeitraum seines Lebens, wo immer Missmut, Selbstverachtung und äußerer Druck ihm jeden Schimmer von Freude raubte, wo alle seine Wünsche fehlschlugen und ihm nichts als ein schwacher Strahl von Hoffnung übrig blieb. Sollte denn nun, dachte er, nicht endlich einmal die Morgenröte aus jenem Dunkel hervorbrechen? Und eine trügerische, täuschende Hoffnung schien ihm zu sagen, dass er dafür, dass er so lange sich selber zur Qual gewesen, nun auch einmal werde Freude an sich selber haben und dass die glückliche Wendung seines Schicksals nicht weit mehr entfernt sei. Sein höchstes Glück aber war nun einmal der Schauplatz, denn das war der einzige Ort, wo sein ungenügsamer Wunsch, alle Szenen des Menschenlebens selbst zu durchleben, befriedigt werden konnte. Weil er von Kindheit auf zu wenig eigene Existenz gehabt hatte, so zog ihn jedes Schicksal, das außer ihm war, desto stärker an. Daher schrieb sich ganz natürlich während seiner Schuljahre die Wut, Komödien zu lesen und zu sehen. Durch jedes fremde Schicksal fühlte er sich gleichsam sich selbst entrissen und fand nun in anderen erst die Lebensflamme wieder, die in ihm selber durch den Druck von außen beinahe erloschen war. Es war also kein echter Beruf, kein reiner Darstellungstrieb, der ihn anzog. Denn ihm lag mehr daran, die Szenen des Lebens in sich als außer sich darzustellen. Er wollte für sich das alles haben, was die Kunst zum Opfer fordert. Um seinetwillen wollte er die Lebensszenen spielen. Sie zogen ihn nur an, weil er sich selbst darin gefiel, nicht weil an ihrer treuen Darstellung ihm alles lag. Er täuschte sich selbst, indem er das für echten Kunsttrieb nahm, was bloß in den zufälligen Umständen seines Lebens gegründet war. Und diese Täuschung, wie viele Leiden hat sie ihm verursacht, wie viele Freuden ihm geraubt. Hätte er damals das sichere Kennzeichen schon empfunden und gewusst, dass wer nicht über der Kunst sich selbst vergisst, zum Künstler nicht geboren sei, wie manche vergebene Anstrengung, wie manchen verlorenen Kummer hätte ihm dies erspart. Allein sein Schicksal war nun einmal von Kindheit an, die Leiden der Einbildungskraft zu dulden, zwischen welcher und seinem wirklichen Zustande ein immerwährender Misslaut herrschte und die sich für jeden schönen Traum nachher mit bittern Qualen rächte. Nach seiner langen Wanderschaft brachte nun Reiser wieder die erste Nacht in Gotha in sanftem Schlummer zu, und als er am anderen Morgen früh erwachte, so war es, als ob aus Lisuart und Dariolette ihm der Schluss aus einer Arie, welche die verwünschte Alte singt, entgegentönte: Vielleicht ist dies der Morgen, der aller meiner Sorgen erwünschtes Ende bringt. Während dass diese Zeilen ihm immer in Gedanken schwebten, zog er sich an und erkundigte sich bei seinem jungen Wirt, wo Eckhoff wohnte, dem er nun diesen Vormittag seinen Besuch machen wollte. Zu dem Ende hielt er nun seinen gedruckten Prolog in Bereitschaft, den er in Hannover verfertigt und Iffland gesprochen hatte, und durch welchen er hier vorzüglich Eingang zu finden hoffte. Der junge Gastwirt Liebetraut nötigte ihn noch vorher, mit ihm zu frühstücken, und schien an seinem Umgange ein besonderes Vergnügen zu finden, indem er zugleich anfing, ihn zum Vertrauten seiner Herzensgeschichte zu machen, welche darin bestand, dass er den Gasthof gepachtet habe, um ein junges Frauenzimmer, das er liebte, je eher, je lieber heiraten zu können. Reiser ging nun zu Eckhoff, und auf dem Wege dahin drängten sich alle seine Entwürfe, die er vom Anfang seiner Wanderung an gemacht, noch einmal wieder in seine Seele zusammen, da er sich so nahe am Ziel seiner Reise sah. Die Melodie und der Vers aus Lisuart und Dariolette tönten noch immer in seine Ohren, und diesmal wenigstens täuschte ihn seine Hoffnung nicht. Eckhoff empfing ihn über Erwartung gut und unterhielt sich beinahe eine Stunde mit ihm. Reisers jugendlicher Enthusiasmus für die Schauspielkunst schien dem Greise nicht zu missfallen. Er ließ sich mit ihm über Gegenstände der Kunst ein und missbilligte es gar nicht, dass er sich dem Theater widmen wollte, wobei er hinzufügte, dass es freilich gerade an solchen Menschen fehlte, die aus eigenem Triebe zur Kunst und nicht durch äußere Umstände bewogen würden, sich der Schaubühne zu widmen. Was konnte wohl aufmunternder für Reisern sein als diese Bemerkung? Er dachte sich schon im Geist als einen Schüler dieses vortrefflichen Meisters. Nun zog er auch seinen gedruckten Prolog hervor, der Eckhoffs vollkommenen Beifall erhielt, und den sich derselbe sogar von ihm ausbat und bemerkte, wie nahe das Talent zum Schauspieler und zum Dichter miteinander verwandt sei und wie eins gewissermaßen das andere voraussetze. Reiser fühlte sich in diesem Augenblick so glücklich, als sich ein junger Mensch nur fühlen konnte, der 40 Meilen weit bei trockenem Brote zu Fuß gereist war, um Eckhoff zu sehen und zu sprechen und unter seiner Anführung Schauspieler zu werden. Was nun sein Engagement anbeträfe, sagte Eckhoff, so müsse er sich deswegen vorzüglich bei dem Bibliothekarius Reichardt melden, mit welchem er selbst auch Reisers wegen sprechen wolle. Reiser versäumte keinen Augenblick, dieser Anweisung zu folgen, und ging von Eckhoff, der in einem Bäckerhause wohnte, nach dem Hause des Bibliothekarius Reichardt, der ihn zwar auch höflich empfing, aber sich doch nicht so viel wie Eckhoff mit ihm einließ. Indes machte er ihm zu einer Debütrolle Hoffnung, welches Reisers höchster Wunsch war, denn wenn er nur dazu käme, zweifelte er nicht, seinen Endzweck zu erreichen. Mit Heiterkeit im Gesichte kehrte er nun zu Hause, weil er diesen Anfang seiner Unternehmung für höchst glücklich hielt und unter diesen günstigen Umständen sich so viel zutraute, dass nun sein Wunsch ihm nicht mehr fehlschlagen könne. Und ob er sich gleich seinem Wirt nicht ganz entdeckte, so schien dieser doch gar nicht mehr daran zu zweifeln, dass er nun in Gotha bleiben und seine theatralische Laufbahn hier antreten würde. Voller Zutrauen zu sich selbst und seinem Schicksale brachte nun Reiser in der Gesellschaft des alten Hauptmanns, des Hoflakaien und seines Wirts den Mittag höchst angenehm zu, und voll von schimmernden Aussichten, worin ihn alles bestärkte, überschritt er durch dies Mittagsessen zum ersten Mal im Taumel der Freude den Bestand seiner Kasse und dünkte sich nun dadurch um desto fester an diesen Ort und an die hartnäckigste Verfolgung seines Plans gebunden. Er machte nun fast täglich bei Eckhoff seinen Besuch, und dieser riet ihm fürs Erste die Proben im Schauspielhause fleißig zu besuchen, welches Reiser tat, und den alten Eckhoff hier ganz in seinem Elemente sah, wie er auf jede Kleinigkeit aufmerksam war und auch den ersten Schauspielern noch manche Erinnerung gab. Auch wurde Reisern erlaubt, die Komödie unentgeltlich zu besuchen, wo das erste Mal ein gewisser Bindrim mit dem Vater in der Zaire debütierte. Weil nun dieser keinen besonderen Beifall fand und Reiser in sich fühlte, wie bei den meisten Stellen der Ausdruck hätte ganz anders sein müssen, so spornte ihn dies noch mehr an, nun selber so bald wie möglich in einer Debütrolle den Schauplatz zu betreten. Und er lag Eckhoff dringend an, dass in einem der nächst aufzuführenden Stücke ihm eine Rolle möchte zugeteilt werden. Und da das nächste Mal die Poeten nach der Mode aufgeführt wurden, so tat Reiser den Vorschlag, die Rolle des Dunkel zu übernehmen, welches ihm Eckhoff aber aus dem Grunde widerriet, weil er selbst diese Rolle spiele. Und es für einen angehenden Schauspieler nicht ratsam sei, sich gerade in einer Rolle zuerst zu zeigen, die man schon von einem alten, geübten Schauspieler zu sehen gewohnt wäre. So verschob sich nun sein Debüt von einem Spieltage bis zum anderen, während dass seine Hoffnung dazu immer genährt wurde und auf dieser Entscheidung nun sein ganzes Schicksal beruhte. Bei Eckhoff holte sich nun Reiser immer Trost und neue Hoffnung, so oft er anfing, verzagt zu werden. Denn dass dieser sich gerne mit ihm unterhielt, flößte ihm wieder Selbstzutrauen und neuen Mut ein. Demungeachtet aber waren auch ein paar Äußerungen von Eckhoff äußerst niederschlagend für ihn. Denn als einmal von seinem Engagement die Rede war und Reiser sich auf einen jungen Menschen berief, der in den Poeten nach der Mode die Rolle des Reimreich gespielt hatte, so sagte Eckhoff, man habe diesen vorzüglich seiner Jugend wegen angenommen und schien dadurch zu verstehen zu geben, dass dieser Beweggrund bei Reiser nicht mehr stattfinde, der damals doch auch erst 19 Jahre alt war, aber wie es schien, von jedermann für weit älter gehalten wurde, so dass bei dem Verlust aller Freuden der Jugend auch nicht einmal der Anschein der Jugend ihm geblieben war. Und ein andermal, als von Goethen gesprochen wurde, sagte Eckhoff, er sei ungefähr von Reisers Statur, aber gut physiognomiert, welches aber allein schon den Schauspieler in Reisern ganz vernichtet haben würde, wenn nicht Eckhoff gleich darauf zufälligerweise ihm wieder etwas Aufmunterndes gesagt hätte, indem er ihn fragte, ob er außer dem Prolog sonst nichts gedichtet habe, welches Reiser bejahte. Und sobald er zu Hause kam, seine Verse, die er auswendig wusste, niederschrieb, um sie Eckhoff zu überbringen. Er brachte wohl ein paar Tage mit dieser Arbeit zu. Und sein Wirt geriet auf den Gedanken, dass Reiser ein dramatisches Werk für die Schaubühne verfertigte. Dies ließ er sich auf keine Weise ausreden und wünschte Reisern schon im Voraus Glück zu der glänzenden Laufbahn, die er nun betreten würde. Als Eckhoff die Gedichte gelesen hatte, bezeigte er Reisern seinen Beifall darüber und sagte, er wolle sie auch dem Bibliothekarius Reichardt zu lesen geben. Dies war für Reisern eine Aufmunterung ohnegleichen, weil er sich immer noch an Eckhoffs ersten Ausspruch erinnerte, wie nahe der Schauspieler und der Dichter aneinander grenzten. Er zweifelte nun nicht, dass diese Gedichte ihm seinen Weg zum Theater noch mehr bahnen und ihn bald seinem Ziele näher bringen würden. Dazu kam noch, dass der Schauspieler Grossmann, welcher sich damals in Gotha aufhielt und Reisern einmal auf der Straße begegnete, ihm neuen Mut zusprach, indem er den Grund anführte, dass man ihn gewiss nicht würde so lange aufgehalten haben, wenn man nicht gesonnen sei, ihn vielleicht ohne Debüt für das Theater zu engagieren. Denn es war nun schon in die dritte Woche, dass Reiser sich hier aufhielt. Diese tröstenden Worte und die freundliche Anrede von Grossmann waren damals ein wahrer Balsam für Reisern, der bei dem Schlosse, wo gebaut wurde, einsam auf und niederging und gerade mit finsterm Unmut über sein noch ungewisses Schicksal nachdachte. Reiser ging nun mit guter Hoffnung zu Hause und brachte den Tag bei seinem Wirt noch sehr vergnügt zu. Am anderen Morgen ging er in die Probe und man führte den Tag gerade die Operette »Der Deserteur« auf, worin ein fremder Schauspieler namens Neuhaus den Deserteur und dessen Frau die Lilla spielte. Eckhoff bewies sich bei der Probe besonders geschäftig und Reiser stand hinter den Kulissen und sah mit Vergnügen zu, wie durch Anstrengung und Aufmerksamkeit eines jeden Einzelnen das schöne Werk entstand, das am Abend die Zuschauer vergnügen sollte. Er dachte sich lebhaft die Nähe, in der er sich nun bei diesen reizenden Beschäftigungen fand, und dass auf eben diesem Schauplatze mit seinem Spiele sich auch zugleich sein Schicksal entscheiden und seine Existenz auf diesem Fleck sich entwickeln würde. Denn auf diesen eng umschränkten Schauplatz waren nun nach der weiten Reise alle seine Wünsche beschränkt. Hier sah er sich, hier fand er sich wieder. Hier schloss die Zukunft ihren ganzen reichen Schatz von goldenen Fantasien für ihn auf und ließ ihn in eine schöne und immer schönere Ferne blicken. So hatte er schon oft zwischen den Kulissen in Gedanken vertieft gestanden und stand auch diesmal wieder so, als er auf einmal den Bibliothekarius Reichardt auf sich zukommen sah, von dem er schon seit einigen Tagen eine entscheidende Antwort erwartet hatte. Die Miene desselben verkündigte schon nichts Gutes und er redete Reisern mit den trockenen Worten an, es täte ihm leid, ihm sagen zu müssen, dass aus seinem Engagement beim Theater nichts werden und dass er auch zur Debütrolle nicht kommen könne. Mit diesen Worten gab er Reisern die geschriebenen Gedichte zurück, indem er gleichsam zum Trost hinzufügte, es herrsche eine leichte Versifikation darin und er solle dies Talent ja nicht vernachlässigen. Reiser, der an Leib und Seele gelähmt war, konnte kein Wort hierauf antworten, sondern ging hin, wo das Theater mit seinem letzten Vorhange ganz am Ende an die kahle Mauer grenzt, und stützte sich verzweiflungsvoll mit dem Kopfe an die Wand. Denn er war nun wirklich unglücklich und doppelt unglücklich. Der eingebildete und der wirkliche Mangel traten in fürchterlicher Eintracht zusammen, um sein Gemüt mit Schrecken und Grauen vor der Zukunft zu erfüllen. Er sah nun keinen Ausweg aus diesem Labyrinthe, in welches seine eigene Torheit ihn geleitet hatte. Hier war nun die kahle, öde Mauer. Das täuschende Schauspiel war zu Ende. Er eilte vors Tor hinaus und ging in der Allee, wo er sich schon oft mit den angenehmsten Vorstellungen beschäftigt hatte, verzweiflungsvoll auf und nieder. Die Menschen gingen kalt vor ihm vorbei. Niemand wusste, dass er in diesem Augenblick die einzige Hoffnung seines Lebens verloren hatte und einer der verlassensten Menschen war. Und sonderbar war es, dass gerade in diesem allerverlassensten Zustande sich ein unbekanntes Gefühl von Liebebedürfnis in ihm regte, da seine Verzweiflung in Mitleid mit seinem eigenen Zustande sich verwandelte und ihm nun ein Wesen fehlte, das dieses Mitleid mit ihm haben könnte. Er getrauete sich, den Mittag nicht zu Hause zu gehen, sondern aß nicht und kehrte erst den Nachmittag wieder zurück. Und am Abend ging er in die Komödie, wo nun die Operette »Der Deserteur« aufgeführt wurde, die ihm den Tod seiner Hoffnungen bezeichnete. Nie aber in seinem Leben ist seine Teilnahme an einem fremden Schicksale stärker gewesen, als sie es gerade diesen Abend an dem Schicksale der Liebenden war, welche durch den drohenden Todesstreich getrennt werden sollten. Es traf bei ihm zu, was Homer von den Mädchen sagt, die um den erschlagenen Patroklius weinten. Sie beweinten zugleich ihr eigenes Schicksal. Selbst die Musik rührte ihn bis zu Tränen, und jeder Ausdruck erschütterte sein Innerstes. Am stärksten aber fühlte er sich durch die Szene bewegt, wo der Deserteur, der schon sein Todesurteil weiß, im Gefängnis an seine Geliebte schreiben will und sein betrunkener Kamerad ihm keine Ruhe lässt, weil er ihn ein Wort soll buchstabieren lehren. Reiser fühlte es hier tief, wie wenig ein Mensch den anderen Menschen ist, wie wenig den anderen an seinem Schicksal liegt. Und sein Freund mit der Hutkokarde stand wieder vor seiner Seele da. Weswegen putzte aber jener seine Hutkokarde, als um seinem Mädchen, der einzigen zu gefallen, die damals seine Göttin war, in der er sich wiederfinden und wieder von ihr geliebt sein wollte. Das Schauspiel endigte sich froh, die Unglücklichen wurden getröstet, das Weinen verwandelte sich in Lachen, das Trauern in Fröhlichkeit. Aber betrübt und mit schwerem Herzen ging Reiser in seine Wohnung. Vor ihm war alles dunkel und er sah nun keinen Strahl von Hoffnung mehr. NDR Kultur